Warum lese ich das eigentlich gerade alles? Ich wollte euch nur die Highlights vorlesen. Okay, ich sollte wirklich mehr trinken, wenn ich das lese. Aber jetzt habe ich das schon kommentiert. Verdammt. Okay, also jetzt, ab jetzt kommt die Highlights-Lesung. Richtig Highlights. Ich wünschte, ich wäre jetzt. Also, ja, nun, wo sind wir? Ja, Melanie, ihr Lieben, weiter geht's mit der Lesung von Die Antwort auf die Träume, dem Erstlingsroman unseres Literaturlords Rainer Winkler. Bevor wir jetzt direkt ins Kapitel einsteigen, möchte ich nochmal Revue passieren lassen, was bisher passiert ist. Und so richtig, richtig gut geht das, wenn man einmal die Geschlechterrollen tauscht. Die junge Rainer, die ist noch Jungfrau, sie hätte gern Sex gehabt, aber das hat bisher nicht so geklappt. Und deshalb hat sie in einem Magazin eine Kontaktanzeige aufgegeben zum Fucken. Und der Karol, der besucht dann die Rainer direkt mal spontan zu Hause. Und die Rainer kann gar nicht glauben, dass da endlich ein Mann gekommen ist, um sie zu entjungfern. Und dann gehen die auch hoch ins Schlafzimmer und dann wird die Rainer dann eben entjungfert. Die Rainer hat aber ein Problem, sie kommt nämlich viel zu früh, ständig, und entwickelt dadurch ein ziemlich schlechtes Gewissen. Naja, und dann vergehen halt ein paar Tage mit Gefucke. Dann hat der Karol die Idee, ob man es nicht auch mal mit einem zweiten Mann versuchen möchte. Und ja, die Rainer, der gefällt die Vorstellung sehr. Also rufen sie diesen zweiten, ebenfalls ihr völlig fremden Mann an. Und man kommt im Telefonat überein, dass der Julian dann eben zum Fucken vorbeikommt. Bevor der Julian aber ankommen kann, fucken halt der Karol und die Rainer nochmal. Und die Rainer kommt halt wieder zu früh. Und der Karol sagt ihr, dass sie das bereuen wird. Und die Rainer erinnert sich, dass der Karol ihr auch schon am ersten Abend sehr viel abverlangt hat. 4 Orgasmen direkt am ersten Abend. Und sie erinnert sich an die Qual. Ja, während dieses Gefuckes spürt dann die Rainer einen leicht stechenden Schmerz. Sie fucken aber halt weiter. Und die Rainer kommt auch, ist aber mittlerweile halt so wundgefickt, dass sie inzwischen einen stechenden Schmerz spürt. Aber sie möchte halt, dass der Karol jetzt auch mal kommen kann, ja? Weil sie ihm ja schon ziemlich viele Orgasmen schuldet und irgendwie spürt sie ja auch ganz viel Zuneigung zu ihm, weil er halt ihr Erster war und die Rainer möchte halt wieder gut machen, dass sie so früh gekommen ist. Deshalb darf der Karol jetzt tief und hart stoßen und die Rainer ignoriert den Schmerz, den sie verspürt, weil sie weiß, dass der Karol sich jetzt auf sie verlässt und sie ihm Lust schenken soll, die er so dringend braucht wie die Luft zum Atmen. Das war ein Zitat. Ja, sie begehrt ihn halt total und möchte seiner Lust gerecht werden und ihm ganz viele Orgasmen schenken. Und deshalb machen die dann auch weiter und der Rainer ist klar, dass sie dem Julian, dem Karol, heute noch viele Orgasmen schenken muss und dass sie noch sehr viel Wunder werden wird als ohnehin schon. Und dann möchte der Karol das aber stoppen. Also halt nicht, weil die Rainer Schmerzen hat, sondern weil der Karol sagt, es ist jetzt genug, du musst deine Kraft aufheben, sonst macht mir der Julian noch eine Szene, dass ich dich zu hart rangenommen habe, weil der Julian ja noch was abhaben möchte. Nachdem ja dieses Zusammentreffen jetzt schon verabredet wurde, kommt der Karol jetzt angeschissen und sagt, du, aber wenn du jetzt zwei Männer kriegst, ne? Also dann, das geht aber nur, wenn wir das auch mal mit einer anderen Frau machen können. Ja, und dann klingelt es und die Rainer geht unten zur Tür und da steht halt der Julian und dann stellen die sich einander vor und dann möchte sie ihm die Hand geben. Ja, und dann macht der Julian einen Schritt auf sie zu, legt ihr die Arme um den Hals und steckt ihr seine Zunge in den Mund. Aus unerfindlichen Gründen sitzt er dann wenig später auch schon auf ihr drauf und der Karol ist auch schon dazugekommen. Ja, alle sind sich irgendwie relativ einig, dass man sich gegenseitig ziemlich geil findet. Der Karol sagt, dann lass uns mal ins Schlafzimmer hochgehen, aber beim Aufstehen rutscht dann aus Versehen der Julian direkt in die Rainer rein und beginnt zu fucken. Aus mir unerfindlichen Gründen kommt die Rainer dann auch. Das bemerkt aber der Julian nicht. Der ist nämlich ausschließlich an seiner Lust interessiert gerade und nicht an ihrer. Aber die Rainer denkt bei sich, das ist sie ja schon von dem Karol gewohnt, dass ihr alles abverlangt wird und deshalb macht das nichts. Und sie schreit auch, ja, es tut auch irgendwie wieder weh. Aber der Julian zeigt trotz des Schreiens und Stöhnens keine Gnade und der Karol guckt nur lächelnd zu und macht auch nichts weiter, um zu helfen. Ja, und dann sind sie fertig und gehen dann auch nach oben. Die beiden Männer gehen vor und die Rainer steht dann vor der Tür und ist sich nicht ganz sicher, ob sie reingehen soll, weil ihr einiges abverlangt werden wird und die Männer sie ziemlich auslaugen werden, sobald sie durch die Tür geht. Das war das Ende unseres Kapitels. Ich nehme das einmal kurz vorweg. Wenn die gleich auf dem Bett liegen, dann wird der Julian sagen: Du, keine Sorge, entspann dich. Jetzt werden wir unsere Lust erstmal genießen, bevor wir uns wieder so intensiv lieben. Aber ich habe halt lange keine Frau mehr gehabt und deswegen habe ich dich so sehr begehrt. Ja, das ist das, was bisher passiert ist, liebe Leute. Möchten wir dem Rainer nicht alle ein völlig gesundes Verhältnis zur Sexualität unterstellen? Ja, wir sind bei Kapitel 8. Der Unterschied zweier Frauen. Ich dachte, wir hätten den Unterschied jetzt schon geklärt zwischen denen. Unterschiedliche Haarfarbe. Cool, Julia liegt schon auf dem Bett. Caroline ist weg, damit die beiden erstmal allein spielen können. Ach so, hier, sie sitzt auf einem Sessel. Das sorgt bestimmt dafür, dass Rainer entspannter ist. Ja, Julia sagt ihm dann: Keine Sorge, wir werden unsere Lust erstmal genießen, bevor wir uns nochmal so intensiv lieben. Ja, sie hatte nur halt lange keinen Mann mehr an sich gespürt und deswegen hat sie ihn so sehr begehrt. Ja, es wird geküsst und gestreichelt und gesaugt. Also an Brustwarzen erstmal nur gesaugt und diese Stofffetzen werden ausgezogen. Er streift ihr das Kleid, das nur an den Schultern es lag, eng an ihrem Körper. Es liegt bei dir einiges an deinen Schultern, Rainer, aber halt auch nicht alles. Nicht alles. Auch wenn man es kaum glauben mag. Naja, oh, es wird über Venushügel gestreichelt. Er hat es nicht ganz aufgegeben. Julia hatte geseufzt und sagte: Du hast schöne Haare. Ja, Gut, Rainer ist irritiert, ich bin auch irritiert. Dann sagt er ihr, dass er sein ganzes Leben lang glatte Haare haben wollte und sie hasst. Das ist aus der Realität entlehnt. Das hat er uns ja auch schon öfter gesagt, dass er seine Haare eigentlich gar nicht so gerne mag, weil die halt so lockig werden. Ja, wir kennen diese Frisur von früher. Jeder sollte die Prinzessin Lea-Frisur gesehen haben. Diese langen Locken, die sich irgendwie miteinander verwoben haben, weil sie nie gekämmt wurden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Rainer viel lieber so eine richtig lange, ja, am besten so bis zum Hintern, so eine richtig beeindruckende, voluminöse und wunderschöne Metalhead-Mähne gehabt hätte, weil er sich so beeindruckender gefunden hätte. Also, ja, ein bisschen Realität in dieser Geschichte. Das ist doch auch mal schön. Ist in dieser Geschichte sehr selten. Ja, aber jedenfalls unterhalten sie sich dann darüber, wie sie weitermachen wollen, nachdem sie sich jetzt kurz über die Haare austauschen mussten und dass er die Haare schön hat. Sie streicheln und liebkosen eine halbe Stunde lang. Caroline kommt auch ab und zu mal dazu und streichelt und liebkost und geht dann wieder weg. Und dann liegen die Frauen jetzt beide und Rainer steht daneben. Und guckt den beiden zu, wie sie sich jetzt auch noch wieder streicheln. Es wird ganz viel gestreichelt, jetzt ganz, ganz viele Sätze lang wird einfach gestreichelt. So. Und er wird von ihnen mit dem Mund erfreut und auch gestreichelt natürlich und erneut gestreichelt, auch mit der Zunge gestreichelt. Und Caroline setzt sich wieder auf ihren Sessel. Rainer steht immer noch herum. Julia steht dann auch auf. Sie lächelte und sagte: Das Einzige, was gerade steif in der Gegend rumstehen sollte, ist dein bestes Stück. Das ist schon wieder so ein reinerisches Wortspiel. Ich wette, da war er so, so stolz. Naja, und dann wird gesaugt. Rainer denkt in diesem Moment nicht zum ersten Mal am Tag an den Unterschied zwischen Caroline und Julia. Er konnte aber nicht genau sagen, was für ein Unterschied. Naja, und dann wird sie hochgeholt und auf ihn gesetzt, von ihm und Brüste geküsst. Jetzt wird auch wieder gestöhnt. Wir haben jetzt fast eine Seite ohne Stöhnen gehabt. Und Brüste werden gedrückt, es wird geglitten und begeistert gestöhnt. Das ist wichtig, das ist begeistert. Rainer war erstaunt, denn Julia fühlte sich auch anders an als Caroline. Komisch. Deren Vaginas kommen nicht aus derselben Fabrik oder was? Das jetzt aber schon. Also, ich bin erschüttert. Also, Mädels, ich dachte, wir hätten alle dieselbe Seriennummer da drauf. Aber gut, habe ich mich geirrt. Sag doch mal, welche eure hat. Ich möchte mich dann beim Hersteller eventuell beschweren. Ich meine, das muss ja dann geupgradet werden, wenn man so ein veraltetes Modell zum Beispiel hat, ne? Naja, es wird gefuckt, gekitzelt, gestreichelt, gestöhnt, heißer gestöhnt, unruhig gestöhnt, schneller gestöhnt und jetzt wird gekeucht. Ja, und dann wird geschrien. Und es wird nochmal vergnügt gestöhnt. Und als Rainer wieder machte, sie stöhnte vor Vergnügen. Und als Rainer wieder machte, als sie mitten im Orgasmus war, spritzte zwischen ihnen etwas auf seine Oberschenkel. Jo, alles klar. Okay, also Mulle hat gespriezt. Rainer ist verblüfft, dass sie spriezen kann. Während er das spürte, rutschte er aus ihr heraus. Er konnte sich nicht in ihr halten, während sie ihren Orgasmus hatte. Wie sehr zuckt die Frau denn bitte gerade? So, wie ein Handy, das auf dem Tisch liegt und eine Vibrationsfunktion hat. Alles klar. Das ist komisch, dann sind die Frauen wirklich unterschiedlich und sein Pensi hat eine unterschiedliche Wirkung, denn dieser Graben, den er ja da hat, der hat ja bei Caroline dafür gesorgt, dass er nicht raus konnte. Und bei Julia bringt der Graben anscheinend gar nichts. Da muss man nochmal drüber nachdenken. Ja, aber sie zuckt offenbar wirklich, wirklich unglaublich heftig, weil sie schreit und stöhnt und wirft sich hin und her und sogar er erschrickt dann aufgrund ihrer Heftigkeit. Und dann erst stöhnt sie leiser und ihr Orgasmus beginnt langsam nachzulassen. Und da hat sie aber keinen Bock drauf. Sie will den halbstündigen Orgasmus eines Schweins haben und öffnet dann nochmal bereitwillig die Schenkel. Also wird wieder gefuckt und wieder laut gefrönt und ihr Körper schüttelt sich vor Lust. Ah ja, und Rainer erklärt jetzt, das hat er gelesen, dass Frauen, wenn sie sehr erregt waren, bei einem Orgasmus eben auch spritzen können. Das hat er schon festgestellt. Und wenn sie spritzen, dann sind sie danach leichter zu einem erneuten Orgasmus zu bekommen. Habt ihr jetzt was gelernt, ne? Merkt euch das? Beim nächsten Mal frage ich das ab. Ja, und jetzt fällt ihm auch ein, hat er auch gelesen, dass es dabei passieren kann, dass der Mann sich dann nicht in der Frau halten kann, wenn sie einen so starken Orgasmus hat. Der kann nichts dafür. Und Rainer freut sich dann über die Erkenntnis, weil das ja bedeutet, dass es ihr gefallen hat, weil sie gespritzt hat. Das Stöhnen ist, ich weiß nicht, automatischer Soundeffekt oder? In seinen Lenden kochte das Blut. Ich glaube, im Sex im Mittelalter gab es irgendwas mit Lenden, wo ich schon gefragt habe, wie das ist mit den pochenden Lenden. Genau die waren es. Und jetzt kochte den Lenden das Blut. Und er will sich dann seine Kraft einteilen, aber sie erlaubt ihm dann, dass er auch kommen darf. Das ist doch echt nett von ihr. Und ach so, Caroline beginnt auch gerade zu stöhnen. Und weil sie dann beide am Stöhnen sind, kann er sich dann nicht mehr zurückhalten und stöhnt dann, ich komme, ich komme. Ja. Und dann kommt doch. Das ist schräg. Immer wenn Rainer was ankündigt, dann passiert das eigentlich nicht. Und jetzt passiert es. Das ist doch merkwürdig. Da kann was nicht stimmen. Lü, lü, lü. Ah ja, und sie spürt jetzt, dass er kommt. Und wie wir es kennen, ne? Wenn er kommt, dann kommt sie auch. Deswegen bekommt sie jetzt einfach instant auch wieder einen Orgasmus. Und im gleichen Moment kommt auch Caroline. Die hat gerade erst angefangen. Aber die kommt jetzt, weil die beiden anderen kommen. Aus lauter Loyalität. Ihr Orgasmus war so stark, dass die durch den Raum spritzte. Es. Mann. Gemeinsam stöhnten alle drei laut und die Heftigkeit ihrer Orgasmen erfüllte den Raum. Ja, wenn alles durch die Luft fliegt, dann wundert mich das nicht. Wir sollen mal aufpassen, wenn sie dann aufstehen und herumlaufen, dass sie sich nicht auf die Fresse legen und irgendwas brechen. Kann dann ganz leicht passieren, wenn da alles irgendwie jetzt verschleimt ist. Oh Mann. Dann kommt Caroline jetzt auch rüber und dann liegt dazwischen den beiden und es wird gestreichelt und geküsst. Niemand ist erschöpft. Keine Ahnung, aber denen geht's allen super. Wird gestreichelt und geküsst. Ha ja, und dann wird gefragt. Rainer möchte das wissen, ob die Julia tatsächlich vorhin zweimal kurz hintereinander gekommen ist. Und sie lächelt, als ob sie ahnt, was er fragen möchte. Wieder diese Superfähigkeit von Rainers Charakteren, dass die das immer schon wissen. Dann sagt sie, du willst wissen, warum ich kurz aufeinander zweimal gekommen bin. Stimmt's? 50 EP plus oder was? Ja, sagt Julia, ja, und Caroline hat ja bestimmt von unseren gemeinsamen Nächten erzählt. Das hat sie wohl nicht oder nur erwähnt. Und dann traut er sich zu fragen. Mir ist die letzten Male mit Caroline aufgefallen, dass sie im Vergleich mit dir sehr lange gebraucht hat, bis sie einen Orgasmus hatte. In der Zeit, bis sie einen Orgasmus hatte, bin ich beinahe dreimal gekommen, wen nicht öfter. Er möchte halt wissen, warum sie schneller und öfter gekommen ist, die Julia, und schämt sich ein bisschen, weil er sowas Persönliches fragt, weil ja der bisherige Kontakt zwischen den dreien sehr, sehr unpersönlich gewesen ist. Und dann müssen die ihm ernsthaft erklären, dass Frauen eben unterschiedlich sind. ja. Also Jungfrau sein ist ja eines, aber deswegen sind Menschen ja nicht grenzdebil, außer Rainer. Manchmal verdränge ich, von wem ich hier rede. Einfach aus Selbstschutz. Ja, aber sie erklärt dann, dass sie empfindlicher ist als Caroline und ihn intensiver spürt als Caroline das tut und dann dadurch natürlich auch schneller erregt ist. Und vielleicht sollte sie ihm, ich meine, die sind beide über 50, ich habe das schon mal angesprochen, ich spreche es jetzt nochmal an, dieses Ganze rumgespritzt und rumgefurchte in allen Ehren, aber vielleicht sollten diese Frauenreine erklären, dass vor allem Frauen insofern unterschiedlich sind, dass die nicht alle unfassbar irgendwie subtropische Gefilde haben und automatisch feucht werden, sondern einige im Gegenteil eher so aus Trockengebieten bestehen und da externe Quellen bemühen müssen, damit eine Feuchtigkeit entsteht, die zum Sex geeignet ist. Und das kann vor allem älteren Frauen so gehen. Und das ist völlig in Ordnung. Jeder weiß das, außer Rainer. Aber er hat halt das Gefühl, dass sie sich anders anfühlt als Caroline und hofft dann, dass Caroline nicht wütend ist, weil er sowas sagt, aber die ist nur amüsiert. Zum Glück. Puh. Uff. Und dann küssen sie ihn und sagen ihm dann, naja, wen es dich beruhigt, auch jeder Mann fühlt sich für uns anders an. Naja, und dann beschließen die halt, dass die Gespräche jetzt vorbei sind, die Verhandlungen, und die Frauen das jetzt miteinander machen, damit er zugucken kann. Ja, das kommt dann in Kapitel 9. Kapital 9. Die Lust zweier Frauen. Also er sitzt in der Mitte, die beiden sitzen halt links und rechts von ihm immer noch und er streichelt beiden über den Po, was P-O-O geschrieben wird, über den Pu. Weiter. Bloß nicht so lange drüber nachdenken. Er streichelt ihn über den Pu und sie küssen und streicheln. Und dann legen sie sich wieder und küssen und streicheln. Immer noch. Ah, hier wird gerutscht. Zwischen Beine gerutscht. Und mit der Zunge gestreichelt. Und Rainer legt sich so daneben, dass er zusehen kann. Und massiert und küsst dabei. Ja, der muss zugucken bei diesem Lehrfilm, damit er sich sicher sein kann, das nächste Mal, wenn er es selber macht. Damit er sie auch verwöhnen kann. Und Julia streichelt mit der Zunge und dringt mit Fingern ein. Weil ich hab die Caroline das merkt. Ich glaube schon, dass sie die ganze Hand nehmen muss. So wie am Anfang der Geschichte. Es wird immer noch mit der Zunge über Schamlippen gestreichelt. Rainer wird auch zurückgestreichelt. Und es klingt ein sanftes Stöhnen. Weil alle glücklich sind und ein genießerisches Seufzen ausstießen. Ist doch schön. Und dann möchte die Caroline den Rainer spüren. Und dann bietet er an, dass sich einer halt auf ihn setzen kann. Und dann fragen sie ihn nach Gleitgel. Und Julia gelt sein Pensi dann ein. Hä? Ich komme gerade nicht mit. Er sah, wie sie die Tube öffnete. Doch dann sah er nur noch, wie sich Julia über ihn kniete. Er spürte, wie sie über sein Glied mit der von Gleitgel leicht darüber streichende Hand fuhr. Okay. Eine Weile nahm er nur Julia wahr, die sehr feucht war und noch leicht weiße Spuren von seinem Sperma zu sehen waren. Ach so, auf ihrer Wotze. Okay, alles gut. Wer macht sie jetzt sauber? Ja, deswegen sieht er nichts mehr. Klar, sie hat sich jetzt auf ihn gesetzt. Mein Fehler, ich bin nicht ganz mitgekommen, weil hier alles so durcheinander geschrieben ist. Julia sitzt auf seinem Gesicht und die Caroline setzt sich jetzt auf sein Pensi. Ah, ja genau. Also sie erspürt, dass etwas anders ist und sie ist enger und dann denkt da eben darüber nach und erkennt dann, ah okay, bleibt nur eine logische Schlussfolgerung. Na, wenn man das Unmögliche ausschließt, dann muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch ist, die Wahrheit sein. Und das ist in diesem Fall natürlich, dass sie sich mit dem Hintern auf seinen Pensi gesetzt hat und deshalb eben natürlich das Gleitgel brauchte. Und dann wird massiert und gestreichelt, also mit den Zungen und dann mit den Händen und es wird gestöhnt und massiert und gedrückt. Mir fehlt ein bisschen das Pulsieren. Gestöhnt, gedrückt. Härter gestöhnt, gespürt, intensiver gespürt. Tut mir leid, aber diese Sätze sind wirklich langweilig, weil man kann sie wirklich auf das reduzieren. Wird gestöhnt und gespürt und wieder gestöhnt. Und dann wieder sanfter gespürt. Gestreichelt, gegen Erregung angekämpft, bis die Erregung fast unerträglich wurde und alle stöhnen vor Vergnügen. Und dann schreien die Frauen vor Lust. Ist wichtig. Und Caroline drückt mit der Hand Rainers Hoden und dann kommt er halt. Und als er kommt, möchtet ihr es sagen, muss ich es sagen, also ja, dann kommt die Julia halt auch. Die auf seinem Gesicht sitzt, die kommt auch jetzt aus lauter Loyalität. Ihre Flüssigkeit floss ihm in den Mund und drang an ihm vorbei. Sein Gesicht wurde nass. Julia, die vor Lust stöhnte, legte sich eine Hand auf die Scheide und bewegte sie. Er musste schlucken, als er spürte, dass ihre Berührung eine weitere Welle über ihn strömen ließ. Das ist alles so belastend. Ja, jetzt kommt natürlich dann auch Caroline, was er spürt, weil etwas Warmes, Feuchtes über seinen Bauch strömt. Ihr erinnert euch, sie sitzt ja mit dem After über seinem Pensi, ne? Also es ist freie Bahn für ihre Welle quasi. So. Und es wird gespritzt und geglitten und gestreichelt. Und es wird befürchtet von ihm, dass sie weiter fluten, aber es kommen dann nur noch ein paar wenige Tropfen. Das ist gut, weil sonst muss man bestimmt wirklich inzwischen feucht durchwischen oder sich ein Boot bauen, bei dem, was inzwischen sich in diesem Zimmer befinden muss. Alle stöhnten und die Lust war in diesem Moment fast greifbar nahe. Ich habe keine Lust, mich dazu jetzt zu äußern, das ist mir zu blöd. Naja, und jetzt liegen sie halt alle drei nebeneinander, schweißüberströmt und atmen schwer. Er legte wieder die Arme um sie und sagte, ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Julia und Caroline lachten und sagten, Punkt, wir auch nicht. Punkt. Caroline sagte, Punkt, ich habe dir ja schon gesagt, dass du anders bist als die Männer, mit denen ich bis her zusammen war. Julia stimmte zu. Eine Weile lagen sie nur da und versuchten zu Atem zu kommen. Wir hatten ein paar Treffen zu dritt, sagte Julia, aber noch niemand hat es geschafft, dass wir gleichzeitig gekommen sind, von im ganz zu schweigen, meinte Caroline. Meistens ist er zuerst gekommen, sagte Julia, und wir beiden sind auf der Strecke geblieben. Caroline sagte, manchmal ist eine von uns gekommen, aber so wie der Kerl gespürt hat, dass eine von uns gekommen ist. Punkt. Oder davon ausgegangen ist, dass wir es beide sind, wandte Julia ein. Jetzt weiß ich bald nicht mehr, wer spricht und es ist diese einfach nicht ausgezeichneten Dialoge, wenn man nicht gesagt bekommen würde, dass es gerade die eine dazwischen redet, was völlig unhöflich ist. Was hat ihr für eine Erziehung genossene? Meinte er, dass die andere es auch ist und hat ohne auf sie zu warten gespriezt. Gut, also wir wollen wieder darauf hinaus sein, er ist der größte Fickmeister, alle anderen Männer sind Arschlöcher. Niemand achtet auf die armen Frauen und ihre Lust. Nur Rainer. Also er würde, wenn man ihn denn ließe. Aber diese ganzen gemeinen Bärchen wissen ja gar nicht, was sie verpassen. Er sah die beiden an und sagte, Punkt. Hört sich an, als ob das Blindgänger waren. Die Frauen seufzten. Man kann doch nicht unbedingt ihnen die Schuld geben. Ah, jetzt doch nicht? Eben doch. Also, hä? Entscheidet euch bitte mal, sagte Julia. Wir können einen Mann, wen wir wollen, dazu bringen, dass er kommt. Rainer, dass der Mann kommt, bedeutet ja nicht automatisch, dass der gesamte Sex vorbei sein muss. Weißt du? Das ist dir vielleicht nicht klar, aber du könntest kommen und dann kannst du dich einfach weiter um die Frau kümmern. Aber wir können leider nicht dafür sorgen, dass er auf uns wartet. Rainer überlegte kurz, bevor er fragte, hast du das gerade mit mir gemacht? Caroline schaute zur Decke und sagte, ja. Er erschrak und erinnerte sich schaudernd daran, dass sie ihn berührt hatte und er sich nicht daran hindern konnte, zu kommen. Na klar. Also, was Rainer uns hier sagt, ist, dass es nie die Schuld der Männer ist, wenn sie kommen. Die Frauen bringen sie dazu. Das ist schon ziemlich gemein und sich danach beschweren. Also wirklich, das ist nicht nett von uns. Aber wie hast du das gemacht? Sie sah ihn nun an. Nun, es gibt ein paar Möglichkeiten, einen Mann zum Ende zu bringen. Es gibt ein paar Stellen, wenn man ihn zum richtigen Zeitpunkt berührt, kommt er. Ja, wie bei Lichtschleudern. Er schauderte. Das ist aber gemein, sagte er nach einer kurzen Pause. Sie schaute ihn an und sagte, so ist es nun einmal. Ja, so ist das, kann man nicht ändern. Es gibt eine Reihe von Knöpfen, das ist so. Liebe Männer, ihr wisst das nicht, wenn ihr euch selber berührt und euren Pensi ausfahrt, dann sind da keine Knöpfe, ich weiß. Ja? Aber ihr müsst mir das jetzt glauben, so wie es dem Rainer glauben müsst. Wenn ihr da an euch rumspielt, dann ändert das nichts, dann kommen da keine Knöpfe. Aber wenn ihr mit einer Frau fuckt und die achtet im richtigen Moment drauf, dann öffnet sich da so ein geheimer Zugang, ja, wie so eine Klappe von einer Schalltafel an der Wand, ne? Das schiebt sich dann so auf. Irgendwo unter der Vorhaut. Und ja, dann sind da Knöpfe. Das wisst ihr nur nicht. Und dann drückt die Frau da und dann habt ihr halt Pech. So, ihr könnt da gar nichts für. Das ist natürlich biologisch auch begründbar, weil, schaut mal, also, wenn ihr jetzt in der Steinzeit mit so einer Frau gefuckt habt und die langweilt sich voll, aber die muss noch auf euren Samen warten. Deswegen hat die Natur diese Knöpfe eingebaut. Wenn die Frau keinen Bock mehr hat zu warten, dann kann sie drücken. Ja, Rainer, ist dann sehr unsicher, dass sie so diese Macht über ihn haben und dann und was sie über ihn denken und so. Und dann ist sie aber auch unsicher, die Caroline, und sagt, ich wollte, dass du mit uns kommst. Er sagte nichts dafür, freute sich aber trotzdem, dass sie ihn nicht für selbstsüchtig hielt. Na, weil die Julia hatte vorher gesagt, die meisten Männer sind ohnehin selbstsüchtig. Solchen Männern helfen wir manchmal absichtlich auf die Sprünge. Ich spreche das so aus, weil es automatisch passiert, aber da steht solchen. Ja. Also wenn so man die Pest hat, dann lebt er nicht mehr lange und dann muss man dem auf die Sprünge helfen, sonst wird das nichts. Naja, aber sie halten ihn nicht für selbstsüchtig, ist doch schön. Und dann sagt Rainer etwas, das viele Leute kennen, die dieses Buch schon mal gelesen oder gehört haben. Für ihn war es ohnehin wichtiger, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, als selbst zu kommen. Ich würde mich über mich selbst ärgern, wenn ich zu früh kommen würde. Dann hat er sich in dieser Geschichte aber schon sehr oft geärgert. Und euch unbefriedigt zurücklassen müsste. Muss man nicht, Rainer. Das könnte ich niemals. Dann lass es. Oh, ich höre auf. Entschuldigung, ich lese weiter. Ich habe mich mein ganzes Leben lang darauf gefreut, Frauen glücklich zu machen. Mein eigenes Bedürfnis würde ich dabei zurückstellen. Die Frauen sahen ihn überrascht an. Dann lächelten Julia und Caroline, sagten wie aus einem Munde, wenn doch mehr Männer wie du wären. Ja. Alles klar. Wir sind bei Kapitel 10. Carolines Villa. Die Zeit verging. Die sind halt beide da. Julia ist 3 Tage geblieben, aber sie muss halt wieder zur Arbeit, weil sie nur ein paar Tage krank gefeiert hatte. Aber Caroline ist ja, na, die wollte ja eine Woche bleiben, deswegen ist sie noch da und der Rainer muss noch ein Video machen. Er fragt sie, ob sie nach Hause fahren wollte. Ah ja, und sie sagt ihm, ich muss gehen, ich habe keine sauberen Kleider mehr. Rainer fragt dann, ob er mit zu ihr kommen könnte. Ich denke, heute Abend müsste mein Ex-Mann vorbeikommen. Heißt das, dass es ein Problem geben könnte, wen er mich mit oder bei dir sehen würde? Nein, das würde es nicht. Er hätte damit kein Problem. Er ist wieder groß geschrieben, aber er erklärt es uns trotzdem, weil wir dumme Schnieptröten sind. Sie betonte das eher. Vielen Dank dafür, Rainer. Vielen Dank. Worüber er sich wunderte. Aber es könnte passieren, dass er mitmachen will. Ja, Rainer fragt dann, ob der Ex-Mann hetero oder bi oder schwul ist und sie überlegte. Also schwul ist er nicht. Genau genommen ist er, glaube ich, hetero. Aber er hat auch Bi-Neigungen. Rainer! Entschuldigung, das hat jetzt etwas übersteuert, aber Mann! Er bläst gerne andere Männer, bis sie kommen, sagte sie erklärend. Außerdem ist er von Zeit zu Zeit gerne mal bei anderen Männern drinnen. Oder spürt sie gerne bei sich selbst? Ja, aber dann ist er halt bi. Also dann müssen wir doch auch nicht. Rainer überlegte. Das heißt also, er ist nach außen hin hetero, bis sich ihm die Chance für seine Bi-Bedürfnisse ergibt. Rainer, aber das mit der Sexualität ist ja keine Jacke, die man sich anzieht. Also, ach, egal. Sie nickte. So in etwa könnte man es sagen, nein, kann man nicht. Ich sollte das hier wirklich betrunken lesen. Ich wäre ja nicht immer so sauer. Dann noch etwas anderes. Denkst du, er hätte Interessen, es mit uns zu machen und mich vielleicht ein wenig einzuweihen in die Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Er machte eine unbestimmte Handbewegung. Kunst der anderen Seite. Ich möchte kotzen. Und dann sagt er, naja, dann kann man sich ja mal zusammen vergnügen. Und oh je, wieder dieses Thema. Rainer sagt dann, bevor wir das mit Julia gemacht haben, sagtest du, dass wir das machen würden, wenn ich bereit wäre, wenn ich das mal mit einem Mann machen würde. Weil sie verwundert ist, dass er das anbietet. Und Caroline sah ihn an und sagte, ich hatte nicht erwartet, dass du das ernst meintest. Er sah sie an und fragte, hältst du mich für jemanden, der sein Wort bricht? Es klang etwas ärgerlicher, als es gemeint war. Sie schüttelte den Kopf. Entschuldige, ich vergesse immer, dass du nicht so wie andere Männer bist. Ich habe es auch nicht so böse gemeint, wie es geklungen hat, fügte er hinzu. Das würde Rainer gerne von seinen Bärchen hören. Wenn er gerade irgendwas sagt und das total pissig sagt, dass die sich dann bei ihm entschuldigen und sagen, es tut mir leid, ich habe vergessen, dass du nicht wie andere Männer bist. Ja, tja, komisch, sagt niemand. Weiß ich jetzt auch nicht wieso. Naja, und jetzt ruft sie bei Carsten an. Ich auf jeden Fall will ich dir dann ein, zu ihr zu kommen, dann am Abend gegen 18 Uhr und. Dann ist das Telefon dann vorbei, sie ziehen sich an nach dem Frühstück. Rainer erledigte seine Arbeit, als ob. Und sie wollten gehen, jedoch brauchten sie dazu fast 4 Stunden, weil Caroline sich immer wieder während des Umziehens auf ihn stürzte. Beim ersten Mal machte sie es ihm mit dem Mund, beim zweiten Mal machte er es ihr mit den Fingern. Bei einem dritten Versuch machten sie einen Quickie, bei der er auf ihr Kleid kam, also musste sie sich nochmal umziehen. Als er sie nackt sah, machte er es ein viertes Mal mit dem Mund. Davon wurde er wieder so erregt, dass sie es nun ein fünftes Mal gemacht haben. Was zur Hölle? Endlich hatten sie es geschafft und saßen im Auto. Unterwegs hielten sie einmal kurz an einem Waldstück, weil sie es kurz im Wald mit ihm machen wollte. Oh, es ist soweit. Endlich. Da ist er, der Jogger. Der Jogger ist da. Also, wenn ihr diesen Text vor rein das Haus rezitieren wollt, könntet, dann ist er jetzt hier für euch. Ja, sie fucken jetzt im Wald und dann... Sie liebten sich und bemerkten kaum, dass eine Frau mit einem Hund und ein Mann, der joggen war, an ihnen vorbeilief und ihnen kurz zusah. Geht mir auch ständig so, wenn ich im Wald bin und da Leute fucken, dann bleibe ich immer stehen und gucke denen zu. Es ist überhaupt nicht unangenehm. Als sie fertig waren, sagte sie, wen wir bei mir sind, werden wir unter die Dusche gehen müssen. Er half ihr beim Aufstehen. Ein Mann kam vorbei und sagte, sie sehen wirklich schön aus. Caroline lächelte und dankte ihm. Rainer sah den Mann an und dachte, ist das nicht der Jogger, der gerade an uns vorbeigegangen ist? Wie wenig toll muss der Sex gewesen sein, wenn er genug Aufmerksamkeit hatte, um einen vorbeijoggenden Typen wiederzuerkennen. Er lächelte ihn an. Der Mann sah ihn an und sagte, sie scheint wirklich ein starker Mann zu sein. Ihre Partnerin war wirklich laut. Man hat sie bereits 20 Meter vorher gehört. Rainer weiß nicht, was 20 Meter sind. Außerdem waren sie ganz schön lange zusammen. Ich brauche normalerweise für die Strecke 30 Minuten, bis ich wieder hier bin. Rainer lächelte und sagte, ich kann das nicht beurteilen. So ein gönnerhafter Mensch. Wirklich, ein Gentleman. Mit Blick auf Caroline, sagte er. Sie sagt das allerdings auch immer. Der Mann lächelte. Uff. Oh nein, da kommt noch mehr Uff. Ich kann nicht aufhören zu lesen. Wartet, wartet, da kommt noch viel mehr Uff. Der Mann lächelte, sie verabschiedeten sich und gingen zurück zum Auto. Caroline sagte, der war interessant. Normalerweise trauen sich die meisten Männer nicht, mich anzuschauen, wen ich hier bin. Rainer stieg ins Auto und sagte, du bist öfter hier? Ja, aber leider normalerweise immer alleine. Eigentlich hoffte ich immer, dass mich jemand von den Leuten, die hier vorbeilaufen, mich nehmen. Aber das passiert so gut wie nie. Naja, sie fahren los, sie kommen bei der Villa an, Steinsäulen, Zaun, Bäume, Blumengärten, Schmiedeeisen, das Tor. Naja, also stinkreich und so. Klar, Rainer ist verwirrt, dass sie ein so tolles Haus hat. Wie kann sie nur, manch einer hätte Schloss genannt. Ja. Ja, er sieht drei Autos plus das, mit dem sie gekommen waren. Also, ne, noch mehr reich. Und sie fragt dann, sind das alles deine, ne, die Autos? Und sie schüttelt den Kopf. Nee, wie könnte es? Frauen und Autos sammeln. Als ob. Sie schüttelte den Kopf. Nein, die gehören alle meinem Ex-Mann. Er hat aber drei Seuchegebende. Was hat denn Rainer mit der Seuche immer? Und eine Garage für seine Autos. Er hat aber drei Seuchegebende und eine eigene Garage für seine Autos. Ich bin verwirrt. Wie auch immer. Als wir uns scheiden ließen, sagte er mir, Punkt, dass ich eines der Häuser haben könnte. Und mit jedem Auto fahren darf, das ich will. Die einzige Bedingung war, dass ich regelmäßig mit ihm schlafen soll. Er kommt außerdem für meinen Unterhalt auf. Auch bezahlt er die Angestellten, die ebenfalls im Haus wohnen. Man merkt es vielleicht nicht und ich reiße mich gerade wirklich sehr zusammen. Ich werde nichts tun, was für eine Übersteuerung dieser Aufnahme sorgt. Einfach nur, weil ich euch mag und den Rainer sehr hasse gerade. Was ist denn das für eine verfickte Dreckscheiße? Ich meine, ich weiß nicht mehr, wie es auf den Wegen des Lebens war. Wir werden es erfahren, wenn wir hier mal durchkommen, weil dann lese ich das ja bestimmt vielleicht auch noch. Also quer zumindest, mit Highlights, nicht wahr? Und ich weiß nicht mehr, wie es da war mit dem Haus und ob Caroline eine eigenständige Person geworden ist in der Geschichte, die was allein geschissen bekommt und arbeitet und Dinge besitzen kann. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt, als Rainer diese Geschichte geschrieben hat, hatte er die Vorstellung, dass eine reiche, emanzipierte Frau, die selber zu einem Dulli hingefahren kommt, um mit dem zu ficken, dass die aber zumindest, ja, doch nicht so emanzipiert und selbstständig sein kann, denn sie ist komplett abhängig von ihrem Ex und hat das Haus und die Autos und die Angestellten und ihren ganzen entsprechenden Reichtum und Status Nur weil ihr Ex-Mann nach der Scheidung sagte, du, ich kann was davon haben, aber nur wenn du mich weiter mit dir ficken lässt. Ja. In dem Zusammenhang möchte ich euch erneut meinen Text Die Gebieterin und die jungfräuliche Maid ans Herz legen, den ihr auf meinem Kanal als Video findet. Da widme ich mich diesem Thema eingehender. Ja. Okay, gut. Ich habe mich wieder ruhig geredet. Och, natürlich. Die sind im Haus und da ist eine tolle Treppe, ne? Villa halt. Und auf jeder Seite von der Treppe gibt es eine Statue. Natürlich in der Form von Drachen. Und das Geländer war der Schwanz, der sich die Treppe hinauf bewegte. Alles klar. Also wir können uns jetzt schon denken, das wird später Rainers und Tinas gemeinsame Villa. Einfach nur aufgrund der Treppe. Und den 4 Autos, die wird er bestimmt kriegen. Warum und wie auch immer. Aber ich bin mir sicher. Dann folgt er ihr in einen Raum und da sitzen 2 Frauen und 3 Männer, alle um die 40. Das sind anscheinend Bedienstete, weil sie sie dann mit Herrin ansprechen. Caroline wedelte mit der Hand und sagte, Punkt, ich kann es dir auch immer wieder aufs Neue sagen, da ich nicht eure Herrin bin, nicht mehr. Der Mann entschuldigte sich und sagte, Verzeihung, Caroline, ich bin es nur zu sehr gewöhnt. Ist schon gut, du bist nur höflich. Nenne mich einfach immer Caroline und mach dir keine Sorgen, da ich dir das übel nehme. Das habe ich dir aber auch schon gesagt, als ich noch mit Carsten verheiratet war. Uff. Also, John, weißt du, wo Tina ist? Es überraschte ihn, wie gebieterisch Caroline sein konnte. Also, erst sagt sie, ich bin wie ihr, ich bin nicht mehr eure Herrin, nenn mich beim Vornamen, obwohl du mich vorher bedient hast und immer noch für mich arbeitest und von meinem Mann dafür bezahlt wirst und meinen Dreck wegräumst, sauber machst, hinter mir die Toilette putzt. Aber nenn mich Caroline, ist alles gut, ich bin auch nicht sauer auf dich, aber du Penner, weißt du, wo meine Tochter ist? Oh, wieso nicht? Naja, und dann sagt ihr eine Frau, dass Tina gerade ins große Bad gegangen ist und dass man die Caroline nicht vom Morgen zurück erwartet hat. Caroline lächelte, als wäre ihr gerade etwas Interessantes eingefallen. Und dann dreht sie sich zu Rainer um und sagt ihm, geh mal die Treppe nach oben und die dritte Tür auf der rechten Seite ist das Badezimmer, du solltest dich waschen. Lächelnd fügte sie hinzu, schau sie dir genau an. John, also einer der Diener, sagte, Herrin, ich meine, Caroline, korrigierte er sich, als er ihren Blick bemerkte. Seid ihr sicher, dass er. Ja, Caroline, bist du sicher, dass du irgendeinen Dulli, den du seit einer Woche kennst und mit dem du gefuckt hast und sie nicht kennt, jetzt einfach mal so zu ihr ins Bad hochschickst? Ungefragt. Also ja, der John ist kein guter Kerl, das werden wir später noch sehen, aber sein Einwand an dieser Stelle. Nun ja, jedenfalls bringt sie ihn dann zum Schweigen und sagt dann eben auch allen am Tisch, das ist der Rainer mit der I, ganz wichtig, und dass er ihr persönlicher Gast ist und dass er denselben Respekt verdient wie sie oder Carsten oder Punkt, Punkt, Punkt. Rainer sah sie überrascht an. Sie drehte sich um und sagte, geh ruhig, es wird euch niemand stören, also genießt es. Oh, ich will kotzen. Ich bin gespannt, wie sie reagiert. Ich möchte noch mehr kotzen. Warum habe ich nicht was gesoffen, bevor ich das hier lese? Och Mann. Es ist jetzt einfach schon eklig. Ernsthaft. Und es wird noch ekliger. Was soll denn? Och, ich habe das einfach verdrängt. Also, ich wusste ja, was inhaltlich ungefähr passiert, aber diese Einzelheit, das habe ich alles verdrängt. Rainer drehte sich verwirrt um und wollte gehen. Ach, Rainer? Er drehte sich um. Caroline warf etwas nach ihm und sagte, fang. Er fing eine schwarze Packung aus Papier. Er las, was darauf stand. Es war eine Schachtel Kondome. Ich habe zwar schon meine Wechseljahre gehabt, aber sie ist noch jung. Benutze sie, wen sie dich will. Caroline winkte ihn aus der Tür und schloss sie hinter sich. Verwirrt stand er in der Halle. Er fragte sich, was er von dieser Aussage halten sollte. Natürlich, alle außer Rainer denken zu dreckig und wissen natürlich, was vorgeht, aber der reine und gute Rainer, der weiß jetzt nicht, was er damit anfangen soll, dass irgendeine Person in irgendein Bad gegangen ist, wo er jetzt mit Kondomen da hochgehen soll. Nee, ist klar. Halt die Fresse. Naja, und dann geht er halt nach oben und bewundert das Haus. Und sein eigenes Haus ist zwar auch schön, aber so viel Platz hat er nicht. Nein, es ist nicht schön und du hast auch keinen Platz. Du hast nur drei Zimmer, die du benutzen kannst. Der Rest ist vermüllt. Okay, ich werde schon wieder. Okay, ganz ruhig. Ja. Und dann steht er jedenfalls vor der Tür und zögert. Was würde er darin vorfinden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wisst ihr es? Wir sind alle ratlos.